seit vielen Stunden meine Liebste nicht gesehen. Sie hat sich ein Buch genommen, wollte in den Garten gehen. Doch ich kann sie nirgends finden, dort wo sie noch eben saß. Liegen nun gebrochene Blumen und das Buch im hohen Gras. Heute zeigt sich keine Wolke und noch weht kein kühler Wind. Liebste, komm, soll es doch regnen, wenn wir nicht zusammen sind. Und nun höre ich sie singen, schon winkt sie mir zu und lacht. In Mohn und Margariten längst ein Bett für uns gemacht. Und schon höre ich sie singen, schon winkt sie mir zu und lacht. Hat in Mohn und Margariten längst ein Bett für uns gemacht.